MDR Figaro. Hörspiel. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Ein Sprichwort. Aber Harry durchlebt es Tag ein, Tag aus. Was soll er machen? Das Radio an, das Radio aus, etwas zu essen, aber was? So fängt jeder Tag schon schwierig an und erfordert immer Neues von ihm, kleine und große Entscheidungen. Ja, plötzlich steht die Nachbarin in der Tür. Sally ist eine angehende Schauspielerin und muss schrecklich viel über das Leben wissen, weshalb sie sich für die Probleme der anderen besonders interessiert. Und so entlockt sie auch Harry die seinen. Er muss sich nämlich auch noch zwischen zwei Stellen angeboten entscheiden, doch die eine wie die andere wäre eine Weichenstellung fürs Leben, denn beide Stellen ziehen einschneidende Konsequenzen nach sich, inklusive der Entscheidung für eine von zwei Frauen. Und so spielen Harry und Sally die Optionen ganz einfach schon mal durch. Danach fällt die Entscheidung doch sicher leicht, oder? Viel Spaß nun bei unserem Hörspiel »Wer die Wahl hat« von Robert Lee. Schön ist die Musik ja auch nicht gerade. So. Ach, diese Unentschlossenheit immer. Warum eigentlich? Ich habe doch nur zu wählen zwischen zwei Möglichkeiten. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Wahrscheinlich, weil so viel davon abhängt. Meine ganze Zukunft. Weil ich nur ja keinen falschen Schritt tun will. Kann ich eben nie entscheiden. Muss ich mir endlich mal abgewöhnen. Vielleicht doch ein bisschen Musik. So, jetzt wollen wir mal eine Kleinigkeit essen, damit der Kopf frisch und klar ist. Und dann wäge ich das Ganze ruhig und bedächtig ab und fasse einen endgültigen Entschluss. Das Radio stört mich. So. Ja, was essen wir denn? Erstmal das Wasser aufsetzen. Streichhölzer. Ach, das sind viele. So. Das ist meine kleine Tee machen. So. Ja, was haben wir denn da? Eine Büchse Bohnen. Eigentlich genau das Richtige. Und hier ein bisschen Corned Beef. Meine Güte, ist ja viel zu viel. Ich glaube, ich esse die Bohnen jetzt und lasse das Corned Beef zum Frühstück mal. Oder vielleicht doch besser Corned Beef. Obwohl ich dann fürs Frühstück nur noch die Bohnen habe. Bohnen zum Frühstück, das mag ich nicht. Ach je, da haben wir es schon wieder. Warum muss ich immer Entscheidungen treffen? Das? Ja. Was gibt's denn? Augenblick mal! Moment. Ich komme hier schon. Oh. Guten Abend. Hören Sie, ich wohne nebenan und ich möchte gerne arbeiten. Würden Sie bitte etwas leiser sein und nicht so viel Krach machen? Entschuldigen Sie vielmals, ich wusste gar nicht, dass nebenan jemand ist. Es war so leise. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich wollte eigentlich arbeiten. Ich habe diese Bude hier erst nämlich seit 3 Wochen und bin eigentlich noch keinem anderen Mieter begegnet. Wahrscheinlich kommen und gehen wir alle zu verschiedenen Zeiten. Ja. Das ist mein Wasserkessel, entschuldigen Sie. Muss ich mal eben drum kümmern. Kommen Sie doch rein. Ja, gern, danke. Sind Sie ganz alleine? Ja. So. Darf ich jetzt. Ui. Verbrannt? Ein bisschen. Darf ich noch eben das Wasser aufgießen, ja? Weiter kocht. Dachte ich, ja, wäre eine Party im Gange. Wo kam die ganze Unterhaltung her? Och. Ne, hier ist eigentlich niemand. Nur ich. Haben Sie mit sich selbst geredet? Ja, leider. Schlimm? Oh, na ja. Ich glaube schon, oder? Ja, wahrscheinlich. Wissen Sie, ich bin so ein bisschen aufgeregt in letzter Zeit. Und nervös. Ja, ich stecke nämlich in so einer Art Krise, wissen Sie? Und möchten Sie eine Tasse Tee? Mhm, gerne. Ja, was denn? Zweite Tasse, muss ich sagen. Ach, da ist schon eine. So. Noch nicht eingießen, man muss da erst 3 Minuten warten. Ah, tatsächlich? Ja, der muss erst ziehen. Ach so, ja, das ist gut. setzen Sie sich doch. Danke. Sagen Sie mal, was für eine Krise ist denn das? Sie sehen furchtbar mitgenommen aus. Oh nein, ich will Sie doch nicht langweilen mit meinen Problemen. Sie langweilen mich doch nicht. Nehmen Sie einen Keks. Laufen Sie doch nicht dauernd herum. Setzen Sie sich hin und fangen Sie an zu erzählen. Das interessiert mich. Ja, ja. Wirklich, wirklich. Ach, bitte ziehen Sie sich den Stuhl daher und dann fangen Sie an. Ja, na schön, also meinetwegen. So. Ja, also ich setze mich zu Ihnen, aber meine grässliche Geschichte, die werde ich Ihnen bestimmt nicht erzählen. Sprechen wir doch lieber über Sie. Was tun Sie? Ich bin Schauspielerin. Oh. Ja, also ich will es werden. Ich bin noch auf der Schauspielschule. Das erste Jahr habe ich hinter mir und ein Jahr muss ich jetzt noch... Das ist interessant. Ja, sehr. Aber man muss auch wahnsinnig viel lernen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Auch wissen Sie nicht, das eigentliche Spielen, das kann ich von selbst, das ist überhaupt kein Problem. Aber nein, wir müssen schrecklich viel über das Leben wissen. Weil Theaterstücke heutzutage so schwierig sind. Ja, und wie? Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Es ist erschreckend, nicht wahr? Dieser Realismus und so weiter. Hey, eben, und wissen Sie was? In der Schauspielschule, da müssen wir dauernd aus dem Stegreif improvisieren. Ach du liebe Güte, wie geht denn das? Tja, also da gibt man uns eine bestimmte Szene, die wir spielen müssen, so eine Situation aus dem wirklichen Leben. Und wir müssen sie uns dann ausdenken und sie spielen. Und während des Spielens, dann müssen wir sie immer weiter erfinden. Ach so. Ja, das ist alles ganz schön und gut, wenn man das Leben so richtig kennt, aber ich habe noch nicht so viel erlebt, wissen Sie. Nein. Deshalb interessiere ich mich auch so brennend für die Probleme anderer Leute. Weil ich die nämlich dann vielleicht bei meinen Improvisationen benutzen kann. Ach so. Ich würde auch versuchen, Ihnen zu helfen, ganz bestimmt. Ja, kann ich mir aber nicht vorstellen, wie. Na, erzählen Sie es mir erst mal. Tja, also. Wissen Sie, ich bin einfach aus irgendeinem Grunde nicht fähig, Entscheidungen zu treffen. Jetzt habe ich da wieder so ein Problem und ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Ja, da habe ich mir gedacht, ich esse erst mal was und dann nach dem Essen, dann nehme ich die ganze Sache in Angriff. Aber dann konnte ich mich wieder nicht entscheiden. Soll ich heute Abend Bohnen essen oder Corned Beef? Und geht es Ihnen auch manchmal so? Wissen Sie, das ist eine ganz falsche Reihenfolge. Sie müssen zuerst das große Problem in Angriff nehmen und eine Entscheidung fällen. Und dann sind alle kleinen Entscheidungen ganz leicht. Sie haben gut reden. Sie schieben immer alles hinaus. Die Idee mit dem Essen dient doch nur als Entschuldigung, die Entscheidung zu verschieben. Na, also das bestreite ich entschieden. Warten Sie ab, bis Sie mal in so einer Lage sind. Sie dürfen nicht zaudern. Sie müssen handeln. Positiv muss man sein heutzutage. Positiv muss man sein. Sagen Sie, können wir nicht einen Kompromiss schließen und wenigstens zuerst eine Tasse Tee trinken? Natürlich, warum nicht? Also schön, dann spielen Sie jetzt mal die Hausfrau und schenken Sie den Tee ein. Mhm, mach ich. Und ich erzähle Ihnen dann von meinen Problemen. Das ist eine gute Idee. Ja, Moment. Suchen Sie die Tasse. Na, da ist schon. Ja. Hier ist die andere. Danke schön. Ja, also ich glaube, zuerst muss ich Ihnen mal erzählen, dass ich die Wahl habe zwischen zwei Stellen. Die sind völlig verschieden und die würden eine ganz verschiedene Lebensweise mit sich bringen. Verschiedene Welten, sozusagen. Stark genug? Bitte? Ob der Tee stark genug ist? Ob der Tee... Achso, ja, ich habe noch gar nicht versucht. Oh, wunderbar. Ja, also dann weiter. Na, Sie wollten es hören. Na ja, nun schießen Sie doch endlich los. Also, die erste Stelle, die ist als Lieferwagenfahrer. Gut bezahlt, so 15 Pfund die Woche und geringe Ausgaben, weil ich mich natürlich nicht gut anzuziehen brauche und so weiter. Als Chauffeur kann ich sie mir gar nicht vorstellen. Ja, wieso denn nicht? Also, ich schon. Ich glaube, es wird mir Spaß machen. Ab und zu hält man an einem Café und dann isst man Eier mit Schinken und schwatzt so ein bisschen mit Kollegen. Ja, ja. Und die andere Sache? Ja, die andere Sache, die ist als Vertreter, als Reisender für eine sehr große Firma, die so einen kribbelnden Wein herstellt, so eine Art Sekt. Nicht richtig wie Sekt, aber ein bisschen. Und sehr, sehr billig. Und gut? Ja. Die sagen, ich könnte 25 Pfund die Woche dabei verdienen. Aber die Unkosten wären natürlich beträchtlich. Denn da müsste ich mich gut anziehen und dazu noch eine Art gesellschaftliches Leben führen. Sie so dem Golfclub beitreten und so weiter. Ich müsste Leute einladen. Ich brauchte auch eine elegante Wohnung. Ja? Ja, im Grunde muss ich also wählen zwischen einem proletarischen und einem bürgerlichen Leben. Na ja, das verstehe ich aber noch nicht ganz. Können Sie es nicht ein bisschen persönlicher machen? Persönlich? Haben denn Menschen gar nichts mit Ihrem Problem zu tun? Oh, doch, natürlich, sehr viel sogar. Seit einiger Zeit habe ich nämlich zwei ganz getrennte Freundeskreise. Auf der einen Seite meine, ja, wie soll ich das sagen, Chauffeursklicke. Durch die habe ich auch die Stelle bekommen. Naja. Und dann den zweiten Kreis, den ich davon strikt getrennt halte. Ja, das muss ich tun, weil sie sich gegenseitig unerträglich finden. Das sind die Mannerings und ihr Kreis. Die Mannerings? Ja, die Mannerings. Das sind nette Leute, reizende Familie. Das ist eine ganz andere Welt. Die geben Partys, reden über Film und Kultur. Ja, Sie wissen schon. Sie machen also immer alles richtig. Und ob? Jetzt muss ich Sie noch eins fragen. Sie möchten doch sicher in dem Kreis leben, dem Sie von Jugend auf gewöhnt sind. Tja, den gibt es in meinem Fall leider nicht. Ich habe nämlich sehr früh meine Eltern verloren. Ja, ich gehöre also eigentlich zu gar keinem Kreis. Naja, aber wer hat Sie großgezogen? Ja, das waren Leute wie die Mannerings. Eigentlich fand ich die immer ziemlich sonderbar. Ging mir direkt auf die Nerven und ich wusste einfach nicht, weshalb. Trotzdem, als ich entdeckte, dass es nicht meine richtigen Eltern waren, da bekam ich einen Riesenschock und brannte durch. Tja, und seitdem suche ich eben nach einem Kreis, dem ich wirklich angehören kann. Also wenn ich das bei meinen Stegreif-Improvisationen benutzen soll, dann müssen Sie die Geschichte noch etwas persönlicher machen. Und, ich habe eine Idee. Na? Wissen Sie wie? Wenn Sie sich einem dieser Kreise anschließen, dann werden Sie doch vermutlich eines Tages auch heiraten. Ja, darauf wollte ich gerade kommen. Da müssten Sie ein Mädchen heiraten, das zu den Leuten passt. Ja, das ist ja gerade das Problem. Haben Sie schon ein Mädchen in Aussicht genommen in einem der beiden Kreise? In beiden. Dann brauchen wir ja nur... Wie bitte? In beiden? Ja, in beiden. Die Mannerings haben nämlich eine Tochter, die heißt Jane. Und dann ist da noch Marjorie, die Tochter eines Lieferwagenfahrers, den ich kenne. Aber Sie müssen doch wissen, welche Sie lieber haben. Leider nicht, das ist es ja gerade. Beide haben äußerst bewundernswerte Eigenschaften. Und was halten die Mädchen davon? Woher soll ich wissen, was ein Mädchen denkt? Beide haben mich so weit gebracht, dass ich eine Erklärung abgeben muss. Vielleicht lediglich, weil es ihnen Spaß macht, Nein zu sagen. Woher soll ich das wissen? Ach so. Tja. Ja, eigentlich brauchen wir uns doch jetzt nur noch vorzustellen, wie es für Sie würde, wenn Sie mit einer von beiden verheiratet wären. Dabei könnten wir doch ganz leicht herausfinden, welche dieser Ehen Ihnen mehr zusagt. Ja, aber wie sollen wir das feststellen? Stegreif-Improvisation. Ach so. Mhm. Ja, die Stegreif-Improvisation. Mit sowas habe ich natürlich überhaupt keine Erfahrung. Das macht doch nichts. Das zeige ich Ihnen. Ich spiele Jane und Marjorie und Sie den Ehemann. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich da der Ich muss nur zuerst ganz genau wissen, wie Jane und Marjorie sind. Beschreiben Sie mir die beiden ein bisschen. Tja, also Jane, die ist sehr... Schick? Ja, richtig. Schick und modern. Aha. Sie wissen schon, ne? Ja, ja. Elegant. Ich glaube, sie ist auch sehr gebildet. Und hat sie eine kühle, ausdruckslose Stimme? Ja, so ziemlich wenigstens. Und in den Ferien fährt sie ins Ausland? Oh ja, sie ist sehr gewandt. Nennt sie ihre Mutter Mutti oder Mama? Mama. Das habe ich mir gedacht. Und was tut sie so den ganzen Tag? Oder tut sie überhaupt nichts? Doch, sie ist Innenarchitektin. Aha. War sie wohl auf einer Kunstschule? Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, ich kann sie mir schon vorstellen. Können Sie mir sonst noch ein paar kleine Eigenheiten nennen, die mir bei der Charakterisierung helfen? Ein paar kleine Eigenheiten? Mhm. Ja, also, ich glaube, sie hat eine etwas herrschsüchtige Ader. Das habe ich mir gedacht. Könnte man sagen. Angenommen, wir sind in einem Restaurant und ich versuche, den Kellner irgendwo zu erwischen, damit er uns Senf bringt oder sowas. Senf? Hm? Ja, dann ruft Jane gleich durch den ganzen Saal, George, können Sie uns etwas Senf bringen? Aha. Also, ich würde natürlich sowas gar nicht fertig bringen, aber Jane, die bringt das fertig. Nützt Ihnen das was? Oh, doch, ja, ich verstehe. Ich sehe Jane direkt vor mir. Tja, können Sie eigentlich losgehen, ne? Ja. Ich bin Jane und Sie sind der Mann. Sie kommen gerade nach Hause, nachdem Sie den ganzen Tag versucht haben, falschen Sekt zu verkaufen. Aha. War es ein erfolgreicher Tag? Nein, im Gegenteil. Sie haben heute nichts verkauft. Nichts verkauft? Überhaupt nichts? Überhaupt nichts. Und Sie sind sehr deprimiert. Sie sind müde und hungrig. Sie haben gerade die Haustür aufgeschlossen und strecken die Hand aus, um Ihren Hut an der Garderobe aufzuhängen. Ja. Guten Abend, Liebling. Hier bin ich wieder. Was ist denn das? Nein. Also, war das nicht? So einfach ist das nicht. War das nicht? Sie müssen einen ganz anderen Ton anschlagen. Ach so. Sie sind doch inzwischen mit Jane verheiratet und haben sich von Grund auf verändert. Tatsächlich? Mhm, natürlich. Sie haben jetzt einen eleganten Anzug an. Sie sind gerade aus Ihrem neuen Wagen gestiegen, der natürlich der Firma gehört. Und Sie haben Ihr eigenes Haus betreten. Sie haben es zu etwas gebracht, sich eine tiefere Stimme zugelegt und eine kurze, bündige Art. Alles war's recht. Oh. Alles, was recht ist. Ah ja, Sie haben doch bestimmt an einem Ausbildungskursus der Firma teilgenommen. Sie haben gelernt, wie man den Kunden fest ins Auge fasst und ihn zuversichtlich in einen Abschluss hineinredet. Ja, viel genützt hat mir das offenbar nicht, nachdem ich den ganzen Tag nichts verkauft habe. Ja, jeder hat doch gute und schlechte Tage. Ja, und heute war ein schlechter. Ein sehr schlechter. Sie sind müde und hungrig und es ist 7 Uhr abends. Gut. Also, ich nehme an, Jane hat ein köstliches Abendessen für mich bereitgestellt. Im Esszimmer ist der Tisch gedeckt mit all den Messern und Blumenschalen und kleinen, hübsch gefalteten Servietten. Ich setze mich an den Tisch und Jane bringt in einem schicken Kleid das Essen herein. Tja, so stellen Sie sich's vor, während Sie müde den Hut aufhängen. Also jetzt müssen Sie aufstehen und das tun, während ich als Jane aus dem Wohnzimmer in die Diele komme. Ja, sie hat mich also hereinkommen hören. Natürlich, aber das müssen wir mimen. Mimen ist äußerst wichtig, damit man sich richtig in die Rolle hineinleben kann. Sie müssen Ihre Rolle mit dem ganzen Körper spielen. Verstanden? Mit dem ganzen Körper? Fertig? Ja, gut. Ja, also ich hänge jetzt müde meinen Hut auf. Und ich komme aus dem Wohnzimmer und mache die Tür schnell hinter mir zu. Ja. Dann tänzle ich graziös auf Sie zu, sehr elegant und königlich in meinem Abendkleid. Moment. Küssen Sie mich? Ach, nein. Ich habe Ihnen doch was sehr Wichtiges mitzuteilen. Kann ich Sie doch nicht küssen. Naja, schön. Ich hänge also müde meinen Hut auf. Moment. Ach, da bist du ja. Glück gehabt heute. Ja. Ich habe allerhand angebahnt, auf lange Sicht. Nichts, was sich gleich auszahlt, aber ich... Na, hoffentlich bist du noch frisch und munter. Ich habe die halbe Nachbarschaft im Salon sitzen. Was? Besuch? Oh, verflixt. Hör mal, ich muss schnell wieder rein. Und du machst dich lieber mal ein bisschen nett. Doch nicht wieder Geoffrey und Alice? Doch. Die kann ich doch nicht ausstehen. Wenn du dir Beziehungen schaffen willst, mein Lieber, dann musst du auch Leute treffen. Die treffe ich doch dauernd. Die wohnen ja praktisch hier. Und Bob und Bunny. Ach, du und liebe Clarence. Zeit. Er ist wieder ziemlich streitsüchtig heute Abend. Ich gehe lieber schnell zurück, sonst gibt es noch eine Szene. Ich hole mir mein Essen selber und verziehe mich damit. Später komme ich dann zu euch. Aber das Essen ist doch noch gar nicht fertig, du Kindskopf. Wie soll ich denn kochen, wenn all die Leute hier sind? Außerdem leiden sie alle zum Essen. Was, die, alle miteinander? Ach komm, nimm erst mal ein Bad. Das tät ich an deiner Stelle unbedingt. Dann wirst du wieder ein bisschen menschlich. Na hör mal, wie sprichst du denn mit mir? Und warum ziehst du nicht deinen feinen braunen Anzug an? Du musst doch etwas darstellen. Nur tu mir einen Gefallen, nicht die blaue Krawatte. Ich mag aber die blaue Krawatte. Meinetwegen, wie du willst. Aber das beißt sich. Sie schafft einen angenehmen Kontrast zu dem langweiligen braunen Anzug. Damit siehst du aus wie ein kleiner, schäbiger Verkäufer an seinem freien Abend. Na, ich bin auch ein kleiner, schäbiger Verkäufer. Nur, dass ich nie einen freien Abend habe. Du bist ja vielleicht rosiger Laune heute Abend. Soll ich etwa reingehen und sie alle nach Hause schicken? Möchtest du das? Na und ob. Aber das geht wohl kaum. Er würde zumindest etwas komisch aussehen, oder? Übrigens, hast du heute was von deinem Sprudel verkauft? Nein, nicht eine Flasche. Du willst trotzdem dein ganzes Leben mit dem aussichtslosen Zeug herumziehen. Ganz bestimmt nicht. Ich habe die Nase schon lange voll. Also dann müssen wir doch etwas unternehmen, nicht? Vielleicht kann Geoffrey dich in seiner Firma unterbringen, wenn wir ihm ein bisschen um den Bart gehen. Lebensversicherung. Das flutscht von allein, sagt er. Das braucht er niemandem aufzuschwatzen. Im Club warten immer schon alle auf ihn und zerren ihn in eine Ecke, damit er ihnen nur ja eine Police verkauft. Ja, Joff hat leicht reden. Der hat eine Haut wie ein Elefant. Also ich könnte keine Lebensversicherung verkaufen. So ein Blödsinn. Natürlich kannst du das. Lass mich nur machen. Wart's ab. Und jetzt geh und nimm dein Bad, mein Herzchen, und dann komm strahlend wieder herunter. Also gut, meinetwegen. Und noch eins, Schatz. Was denn noch? Tust du mir einen Gefallen? Nicht die blaue Krawatte. Meinetwegen. Also tschüss, bis gleich. Das ist ja die reinste Sklaverei. Zum Galeerensträfling habe ich mich gemacht auf Lebenszeit und kein Entkommen. Oh, warum habe ich bloß geheiratet? Aber wenn dieser Clarence heute Abend wieder zu streiten anfängt, dann, oh, dann kann der was erleben. Was ist? Achso. Ah, war gar nicht schlecht, oder? Ja, fand ich auch. So. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Teewasser. Ja. Das haben Sie ganz nett gemacht, wirklich. Ja. Ich bin ganz erstaunt. Ich fand Sie begabt. Ich fand es auch wunderbar. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Wissen Sie, wie ich mir vorkam? Wie ein Vogel. Ja, es war genau wie Fliegen. Ja, Sie haben sich auch recht geschickt angestellt. Ja. Nur eins, eine Sache ist dann noch. Ja? Sie müssen auf das Tempo achten, auf den inneren Rhythmus. Ach so, auf den... Was war denn los mit meinem Tempo und meinem Rhythmus? Oh, nichts Besonderes, nur eben, naja, darauf achten muss man. Also den einen Satz, diesen guten, ich bin auch nur ein kleiner, schäbiger Verkäufer, nur dass ich nie einen freien Abend habe. Also den haben Sie goldrichtig rausgebracht. Manche zum Beispiel, ja, die hätten das übertrieben mit viel zu viel Ausdruck und so, aber Sie haben es genau richtig gemacht, so ganz ruhig, hingefetzt. Wenn wir auf der Bühne stünden, dann müssten wir da eine kleine Pause einlegen. Da hätten wir nämlich einen enormen Lacher bekommen. Ein Lacher? Mhm. Ach so, ja, natürlich. Jetzt kapiere ich. Na, und? War ich gut? Oh, phänomenal. Nur ein bisschen unfair. Warum denn? Ja, Sie haben Jane von ihrer schlechtesten Seite gezeigt. Du liebe Güte, war die nicht gemein. War ich ihr ähnlich? Ja, ganz verheerend. Ganz verheerend ähnlich. Ach so. Ja. Sie haben mir die Augen für Jane geöffnet. So viel ist sicher. Ich glaube, ich halte mich lieber an Marjorie. Also, Marjorie würde sich ganz bestimmt nicht so benehmen. Na ja, nein, also nein. Dann beruhigen Sie sich erst einmal und erzählen Sie mir jetzt von Marjorie. Ja. Ja, wir haben dieses Wasser noch gar nicht aufgesetzt. Ne? Nicht so wenig, hm? So. Ja. Nicht so viel. So, und jetzt geht's weiter. Ja. Also, wie ist Marjorie? Ja. Wissen Sie, es ist gar nicht so einfach, über Marjorie zu erzählen. Da gibt's nämlich viel zu lachen, wissen Sie. Die hat nämlich immer, der hat immer nur Unsinn im Kopf und ist irrsinnig komisch. Und wenn die ihrer Familie gleich mitspielen, wenn wir die gleich mitspielen könnten, das wäre zum Brüllen. Sagen Sie mal, haben Sie vorhin nicht was von Keksen gesagt? Ja, die sind doch in der Kakaodose daneben. Ah. Ja. So. Wollen Sie auch rein? Ja, bitte. Da. Dankeschön. Also, Marjorie? Ja. Marjorie ist ein fröhliches Mädchen. Ja, haben Sie schon gesagt. Hm? Immer zu Scherzen und zum Lachen aufgelegt. Mhm. Hübsch. Oh, ja, ja. Also nicht gerade elegant wie Jane, aber an ihr ist, ist mehr dran, wenn Sie wissen, was ich meine. Genau. Sie ist auch viel, viel warmherziger. Und was tut sie? Och, im Augenblick verkauft sie Speck beim Kolonialwarenhändler. Hm. Ich habe gedacht, die fährt Lieferwagen. Ja, das tut sie auch. Sie fährt die Ware aus. Mhm. Wohnt sie bei ihren Eltern? Hm. Zusammen mit ihren Geschwistern. Richtige Horle. Ha, und die leben in irgendeinem Hinterhof und drücken sich um die Miete und torkeln jede Nacht betrunken aus der Kneipe zurück. Nein, du liebe Güte. Ganz und gar nicht. Wie kommen Sie denn auf die Idee? Na, was denn dann? Ganz anders. Ich glaube, Sie haben zu viele moderne Theaterstücke gesehen. Ja, also das könnte ist doch längst überholt. Die Zeiten haben sich doch geändert. Marjorie und ihre Familie leben bestens. Die haben ein neues Haus, Fernseher, Waschmaschine. Ach so. Mhm. Und ein wunderbares Auto. Das ist eigentlich kein richtiges Auto, aber eher so ein kleiner Bus mit einem Dach, das man zurückschieben kann. Und Sitzen, die sich zu Bänken ausziehen lassen, wenn man darauf übernachten will. Im Sommer fahren sie nämlich auf Urlaub ins Ausland, in den Süden. Woher haben die denn so viel Geld? Das ist eine große Familie. Alle leben zusammen. Außer ein oder zwei verheirateten Schwestern. Der Alte bringt ungefähr 15 Pfund die Woche nach Hause und Tim und Jack, Marjories Brüder, verdienen jeder 30. Mit Lieferwagen fahren? Na, gute Nacht. Nein. Die fahren einen Kran. Kran? Ja. Ein Kran. Aber wo denn? Auf der Baustelle. Baustelle. Ach so, Kran auf Baustelle. Mhm. Aha. Ah ja, so reden wir lieber von Marjorie. Was interessiert Sie? Worüber redet Sie? Ja, das kann ich Ihnen leicht sagen, weil sie nämlich nie aufhört zu reden. Sie schnattert den ganzen Tag über ihre Familie und die häuslichen Ereignisse. Und wie spricht sie? Vulgär? Nein. Nee? Ist mir eigentlich noch nicht aufgefallen. Aha. Und hat sie irgendwelche geistigen Interessen? Och, nur hin und wieder. Einmal ging sie sogar abends auf eine Sprachenschule. Da war sie ganz wild drauf. Aber in letzter Zeit habe ich nichts mehr davon gehört. Ich glaube, sie hat es aufgegeben. Theater? Ja, manchmal. Wissen Sie, da machen sie richtige Ausflüge. Da fahren sie zum Beispiel nach Stratford, um Shakespeare zu sehen. Nicht möglich. Hm, wirklich? Alle zusammen in dem Bus? Ja, alle zusammen in dem Bus. Und was hält Marjorie von Shakespeare? Ja, es ist gut, dass Sie fragen. Einmal hat sie nämlich eine seltsame Bemerkung gemacht und ich habe mir oft überlegt, was sie eigentlich damit meinte. Ich glaube, ich mag Shakespeare nicht, hat sie gesagt. Wahrscheinlich, weil ich keine Prosa mag. Puh, na sieh mal einer an. Und warum geht sie dann hin? Ja, ich glaube, weil die anderen auch hinfahren. Und warum fahren die? Ja, Marjories Mutter sagt, so ein Ausflug schadet nie. Na, ich glaube, sie geben gern ein bisschen damit an, bei den Nachbarn. Und was gefällt Ihnen beim Fernsehen am besten? Ja, also das weiß ich nun nicht. Sie meckern viel drüber, aber das Ding läuft dauernd. Ich kann mir das genau vorstellen, die sitzen im Halbkreis drumherum und glotzen es an. Nein. Es stört sie nicht im Mindesten bei ihren anderen Beschäftigungen. Die laufen raus und rein, rufen die anderen quer durchs Zimmer, quasseln, unterhalten sich, lachen, stricken, waschen ab, reparieren Fahrräder und lesen die Zeitung. Alles zur gleichen Zeit. Eine reizende Familie. Mhm. Sagen Sie mal, nennt Marjorie ihre Mutter Ma oder Mams? Mams. Leider. Ja, das ist mir ein bisschen peinlich. Das ist albern von mir, aber so ist es nun mal. Sie hat auch noch ein paar andere Eigenschaften, die mir ein wenig auf die Nerven gehen. Also ich habe mal versucht, eine taktvolle Bemerkung fallen zu lassen. Aber mit Takt kommt man bei der Gesellschaft nicht weit. Da muss man schon deutlich werden. Was sind denn das für kleine Eigenheiten? Sie hat so ein paar Lieblingsausdrücke, die sie dauernd anbringt. Zum Beispiel hängt sie an jedes dritte Wort sozusagen, ob es passt oder nicht. Das ist im Grunde ganz nett, aber es klingt ein bisschen eigenartig. Mama, dein Ausflug tut immer gut sozusagen. Also sind wir schnell nach Stratford gefahren sozusagen und haben uns das Stück sozusagen angesehen. Nicht Othello, sondern das andere sozusagen. Du weißt schon. Ja. Aber nicht übertreiben sozusagen. Marjorie ist nett. Sie muss nett klingen. Hat sie ein goldenes Herz. Ja, und ein strahlendes Lächeln. Also, wenn Sie schon kitschige Ausdrücke benutzen müssen, dann... Sie ist ein fröhliches kleines Ding, das überall Freude verbreitet. Ja, das ist sie. Und das ist auch etwas sehr Schönes. Der zynische Ton, den Sie da anschlagen, also... Also los, wir versuchen es mal mit Marjorie. Gerade noch Zeit, bevor das Wasser kocht. Ja, ich komme also wieder um 7 nach Hause. Ja, genau. Aber dieses Mal wird es sicher anders sein. Sie ist nämlich... Aber Sie haben wieder einen schlechten Tag hinter sich. Einen schlechten Tag? Ja, man hat gute und schlechte Tage. Auch als Lieferwagenfahrer. Ja, aber da brauche ich doch nicht zu verkaufen. Ich muss das Zeug ja nur abliefern. Von den Großhändlern an die Kolonialwarenläden. Die kann ich behandeln, wie ich will. Das ist ja das Schöne an Lieferwagenfahren. Hallo, hier ist dein Zeugmensch. Wo soll der Kram hin? Hey, wo hast du denn gesteckt die ganze Woche? Das Zeug sollte doch schon Dienstag da sein. Ich habe nichts mehr auf Lager und brauche den Kram dringend. Da kann ich doch nichts dafür, Mensch. Da musst du schon das Kontor anrufen. Ich weiß von nichts. Ich fahre das Zeug nur aus. Fabelhaft, Sie sind wirklich begabt. Dankeschön. Aber Sie müssen sich vorstellen, es ist Winter. Das Wetter war abscheulich den ganzen Tag. Am Morgen unter Null und dann mussten Sie dauernd aussteigen und die Windschutzscheibe abwischen. Und dann wurde es kalter Nebel und sie kamen nur noch kriechen vorwärts. Und dann noch ein Platter, gerade vor Mittag. Ach du liebe Zeit. Und ins Rasthaus bin ich auch nicht gekommen. Ach, kein Gedanke. Sie hatten sich sowieso schon verspätet. Sie mussten noch so viel abliefern. Ja, die Runde ist zu groß. Nicht zu machen. Nicht zu machen bei dem Wetter. Ausgeschlossen. Darauf lasse ich mich nicht mehr ein. Wenn es so weitergeht, schmeiße ich den ganzen Kram hin. Sie sind gerade durch die Hintertür in die Küche gekommen. Es ist 7 Uhr und Sie sind müde und hungrig. Und Marjorie hat ein gutes, dampfendes Essen für mich bereit. Sie hängen müde Ihren Hut auf. Ich trage doch gar keinen Hut. Auch keine Kappe. Nicht mal an einem kalten, nassen Wintertag? Das kommt doch gar nicht in Frage. Ich muss doch zeigen, was für ein Kerl ich bin. Also schön. Sie sind gerade in die Küche gekommen und der Regen läuft Ihnen vom Hals in den Kragen. Oh, meinetwegen. Ich sehe also nicht allzu vergnügt aus, aber im Herzen ist eitel Freude, was? Und wissen Sie warum? Weil ich an Marjorie denke. An ihr reizendes Lächeln und ihre blauen Augen, die mich liebevoll und mitleidig ansehen. Oh, mit den Stiefeln auf meinen sauberen Fußboden. Ich habe ihn doch gerade erst geputzt. Ja, entschuldige, Schatz. Ich habe es gar nicht gemerkt. Oh, tust du nie. Na, wenn schon. Warum kommst du nur so spät nach Hause? Oh, das war ein Tag heute. Frost, Nebel, Regen, alles zusammen. Und ein Plattfuß. Oh. Ja. Und nicht mal ins Rasthaus gekommen bin ich. Hast du den ganzen Tag nichts gegessen? Ja, wie stellst du dir denn das vor? Ich hatte doch die endlose Runde zu machen. Dumm genug, wenn du dir das gefallen lässt. Sagt Mams auch immer. Und Pa auch. Es war doch schon spät. Ich bin sowieso viel zu spät zurückgekommen. Bei Feierabend immer noch draußen. Und immer noch am Steuer sitzen, wenn die anderen bereits Feierabend machen. Das passt mir ganz und gar nicht. Müde siehst du aus und abgerackert sozusagen. Sagt Mams immer. Du bist ganz krank, sagt sie. Naja. Jetzt bin ich ja wieder zu Hause in unserem kleinen Nest. Hey. Gibst du mir einen Kuss? Nein. Komm mir bloß nicht zu nah. Du könntest dich anstecken, sozusagen. Wie? Ich habe mich womöglich schon angesteckt und dann kriegst du es von mir. Was? Wo? Ich habe Marys kleine Angela hüten müssen, sozusagen. Ja, was ist denn los mit Marys kleiner Angela? Wer ist überhaupt Mary? Na, die Frau von nebenan natürlich. Ach so, das kann ich doch nicht riechen, wo du so viele Freundinnen hast. Was fehlt denn der Kleinen? Tja. Mittags, da war sie so bleich und so matt. Und ja, das passiert doch immer, wenn sie in das Alter kommen. Wie bitte? Sie ist doch erst 5 sozusagen. Ach, die ist erst 5, so. Achso. Naja, im Moment habe ich sie mit der Dicken verwechselt, weißt du, mit der Dicken von der Ecke. Und 3, da wurde sie plötzlich krebsrot im Gesicht und Mary hat es mit der Angst bekommen und... Naja, und da wollte sie, dass ich ein bisschen auf das Kind aufpasse, sozusagen. Wenn sie den Doktor anruft, die hatte überall Ausschlag. Was? Mary? Nein, die kleine Angela. Ja, wir dachten, es wäre Scharlach, sozusagen. Was? Scharlach? Ja, und da gehst du hin und setzt dich zu ihr? Also, Scharlach habe ich noch nie gehabt. Also, ich sag dir was, hier bleib ich nicht. Ich gehe zu Ma. Und du gehörst auf die Isolierstation. Keine Angst, keine Angst. Der Doktor hat gesagt, es ist nicht Scharlach. Ja, also. Also, alles, was recht ist. Warum sagst du das nicht gleich? Er meint, es seien nur die Masern sozusagen. Ach so, die Masern. Die Masern? Ja, die habe ich doch auch noch nicht gehabt. Warum musst du denn dauernd was für fremde Leute tun? Montag hast du die halbe Nacht Mrs. Porritts Rücken gerieben, bis du am nächsten Tag halb tot warst. Stimmt's oder nicht? Man muss doch seinen Nachbarn helfen, sozusagen. Du hast doch schließlich mich geheiratet und nicht den ganzen Ort. Sag mal, hältst du dich eigentlich für eine Gemeindeschwester? Verdammt nochmal. Ach, schon wieder. Du wolltest da nicht mehr fluchen. Du hast mir fest versprochen, sozusagen. Ja, ja, entschuldige, das ist mir nur so rausgerutscht. Das sagst du immer. Fluchen ist ordinär, sozusagen. Ich will es nicht mehr hören. Nein, entschuldige vielmals. Verdammt nochmal. Die anderen tun es auch immer. Mir ist es noch gar nicht aufgefallen. Das ist reine Angewohnheit. Hat überhaupt nichts zu bedeuten. Ich will aber nicht, dass du so wirst wie alle anderen. Diese groben, stumpfsinnigen Klötzen, die dauernd fluchen und sich jeden Abend in der Kneipe besaufen, sozusagen. Oh. So warst du früher nicht. Matschri. Hast dich völlig verändert. Vor der Heirat hast du nie geflucht. Ich habe immer gedacht, du bist so anders. Wie soll ich sagen? Viel feiner, sozusagen. Marjorie. Mach doch nicht so ein Theater wegen ein paar dummer Worte. Es ist ja gar nicht darum. Du hast dich überhaupt so verändert. Aber das ist doch keine Rede. Wieso denn? Du bist so grob geworden, so ordinär, sozusagen. Entweder du machst dich mit deiner Zeitung breit oder du verschwindest in der Kneipe. Marjorie. Früher sahst du mal so ordentlich aus am Abend und so adrett und oh, ich fand dich richtig, na, wie soll ich sagen, also vornehm sozusagen, wenn du so kerzengerade in der guten Stube. Jetzt will ich dir mal was sagen, Marjorie. Auf den Stühlen am Kamin, da kann man ja auch nur stocksteif sitzen. Ich glaube, die sind für Zwerge gedacht. Gleich sagst du, du magst unsere gute Stube nicht mehr. Dabei habe ich mir solche Mühe gegeben, sie hübsch zu machen. Oh, du liebe Güte, ich habe doch nie gesagt, dass ich die gute Stube nicht mag. Warum sitzt du denn nie da drin? Früher hat es dir so gut gefallen. Hast du immer gesagt. Wir haben doch alles gemeinsam ausgesucht, sozusagen. Also die Tapete nicht, Marjorie, die Tapete nicht, das musst du zugeben. Das hast du mit deiner Mams getan, bevor ich etwas davon wusste. Was hast du denn gegen die Tapete? Ich habe überhaupt nichts gegen Tapeten. Ich habe nur etwas gegen grüne Tapeten mit einer lila Einfassung. Das war doch nicht unbedingt nötig, Marjorie, oder? Das ist doch ein bisschen zu viel des Guten, oder nicht? Du hast gesagt, sie gefällt dir. Ja, ich wollte dir nicht wehtun. So? Also Marjorie, manchmal wünsche ich, du wärst nicht so schrecklich empfindlich. Man kann ja über nichts mehr reden. Es hat überhaupt keinen Zweck. Kannst du denn sowas sagen? Wie meinst du das überhaupt? Ja, ich weiß, dass ich mich verändert habe. Aber im Grunde ist es deine Schuld. Pass mal auf. Weil du nämlich gar nichts verstehst oder jedenfalls nicht zuhörst, wenn ich was sage. Wie ich war und wie du mich gerne haben möchtest, das sind zwei grundverschiedene Dinge. Was soll denn das heißen? Kannst du es mir nicht klar und deutlich ins Gesicht sagen, sozusagen? Na, wenn ich geblieben wäre, wie ich war, dann hättest du dich ein wenig ändern und dich ein bisschen nach mir richten müssen. Verstehst du das nicht? Ich bin also nicht gut genug für dich, hä? Ich habe mich verändert, um mich deiner Welt anzupassen. Ich habe es für dich getan, nur für dich. Und was hat das mit der guten Stube zu tun? Ich habe alle meine alten Freunde fallen lassen, weil du gesagt hast, sie wären hochgestochen und angeber. Na ja, stimmt ja auch. Kritisieren sie alles sozusagen. Das habe ich längst gemerkt. Na, sie passten nicht in deine gute Stube. Deshalb habe ich sie eben nicht mehr eingeladen. Ich habe doch versucht, sie für dich nett zu machen. Mams findet sie wunderhübsch. Ja, aber sie setzt dich trotzdem nicht rein, oder? Und dein Bruder Tim erst recht nicht. Oder Jack oder Margaret oder Frankie oder Liz oder Wilf oder irgendjemand. Nein, wenn sie kommen, sitzen sie alle in der Küche. Niemand mag die gute Stube. Die ist einfach nicht gemütlich. Ein Traum ist sie, ein schweigsamer, kühler, lebloser Traum. Der Traum deiner Mutter von einem schwindsüchtigen Buckingham Palace. Im Kaufhaus auf Stottern gekauft. Ach, jetzt weiß ich, was es ist. Du hast getrunken. Geh zu Mams. Ihr Männer sind alle gleich sozusagen. Ihr macht euch mit eurer Zeitung breit und verschwindet in die Kneipe. Marjorie. Ihr kümmert euch um nichts und niemand. Und wenn ihr Frauen nicht das Heim zusammenhielten, dann wärt ihr längst in der Gosse gelandet sozusagen. Marjorie. Lass bloß meine gute Stube in Frieden. Och, du mit deiner verdammten guten Stube, verdammt noch mal. Keine Angst. Ich sorg schon dafür, dass uns niemand schief ansehen kann. wie macht man sich nur einer Frau verständlich? Dadurch bricht man noch leichter die Schallgrenze. Sie geht ihre Wege und ich gehe meine. Und dabei meint sie es so gut. Wenn sie nur ein bisschen Verstand hätte. Das haben wir doch prima abgepasst, was das Wasser kocht. Ja. Tja. Ich bin ganz schön echauffiert. So, Moment. Ich gieße nur noch etwas Wasser auf den Tee. Aufgießen, ja. Moment. Ah, heiß. Tja. Tja. Ich hier. So, das wird wohl reichen, Hoffi. Moment. Ich muss Sie was fragen. Mich was fragen? Was denn? Tja, was soll das Ganze eigentlich? Wieso? Wollen Sie mir die Ehe für immer vermiesen? Ganz egal mit wem? Verstehe ich nicht. Was soll denn das heißen? Na, in Ihren Stücken, da sind die Ehemänner... Die sind doch da nur ein lästiges Übel. Hm? Das ist doch kein Leben mehr für den armen Kerl. Das ist doch Zuchthaus. Jane gegenüber waren Sie so ungerecht wie nur möglich. Und das Leben mit Marjorie, das klingt bei Ihnen fast noch schlimmer. Also so viel Übertreibung habe ich noch nie erlebt. Grüne Tapete mit lila Einfassung. So verrückt wäre Marjorie nie. Nicht mal ihre Ma käme auf so eine blöde Idee. Na, hören Sie mal. Das haben Sie doch erfunden. Keine Rede. Na, aber bestimmt Ihre Idee war es. Ich fand ja gleich, es geht ein bisschen weit, aber ich habe... Ich soll das gesagt haben? Ja. Oh. Geheime Zweifel und Ängste in Bezug auf Marjorie kamen da zutage. So geht's einem immer bei schöpferischer Arbeit. Die bringt nämlich die erstaunlichsten Dinge aus dem Unterbewusstsein hervor. Jetzt hören Sie mal. Ich habe dieses Budenleben satt. Und ich habe es auch satt, kein eigenes Heim zu haben und kein Geld. Ich habe nicht vor, die beiden Mädchen aufzugeben und auch noch die beiden Stellen. Verstanden? Ich halte Sie doch bestimmt nicht davon ab. Ja, viel Zeit bleibt mir auch nicht mehr. Ich trinke erst mal was. Beide werden nämlich langsam ungeduldig. Eine, die müsste ich heute Abend anrufen. Also ich werde Ihnen mal was sagen. Überstürzte Heirat. Ich überstürze nichts. Ich bin schon lange drauf und dran, den Sprung zu wagen. Ich weiß wirklich nicht, warum Sie unbedingt heiraten wollen. Ich glaube, Sie sind noch gar nicht reif für sowas. Ach, hören Sie doch auf. Sie wollen mich nur abschrecken den ganzen Abend. Das ist nicht wahr. Ach komm, Sie trinken Sie auch ein bisschen Tee. Hm? Ah ja, also Moment. Bitte. Danke, das reicht. So. Reicht schon. Was haben wir eigentlich Ihrer Ansicht nach zu beweisen versucht? Zu beweisen? Gar nichts. Wir wollten lediglich Ihrem etwas schwerfälligen Gehirn helfen, sich zwischen Jane und Marjorie zu entscheiden. So. Naja, es hat ja lang genug gedauert. Und jetzt, nachdem wir so viel Zeit und Mühe darauf verschwendet haben, wollen Sie sagen, dass wir überhaupt nichts davon profitiert haben? Wir haben Vor- und Nachteile demonstriert, weiter nichts. Überhaupt keine Moral? Wenn die Sache unbedingt eine Moral haben muss, dann würde ich sagen, wenn Sie ans Heiraten denken, dann tun Sie es. Aber denken Sie nicht erst so lange darüber nach. Es hilft mir allerdings kolossal. Wenn Sie heute Abend noch telefonieren wollen, dann tun Sie es lieber gleich. Es wird nämlich spät. Ja, ja. Tja, aber was soll ich denn tun? Soll ich eine Münze in die Luft werfen? Also ich geb's auf. Wenn Marjorie bloß so elegant wäre wie Jane, oder wenn Jane halb so süß wäre wie Marjorie. Ist eigentlich toll, wie Sie beide Mädchen so aus dem Stegreif hingekriegt haben. Ja, das ist doch das Wenigste, was man als Schauspielerin können muss. Haben Sie noch mehr Rollen auf Lager? Kommt ganz drauf an. Hm. Was ist denn? Ach, nichts. Ich überlege bloß. Sie mit Ihren Überlegungen. Mir knurrt der Magen. Wie wär's, wenn Sie eine von den Büchsen aufmachen würden, von denen Sie gesprochen haben, damit wir was essen können? Ja, ja, natürlich. Ja, was haben wir denn? Haben Sie Lust auf weiße Bohnen? Ist das alles, was Sie mir bieten können? Ja. Hätte ich noch Corned Beef. Tja, möchte Sie ja nicht ausrauben. Oh, nein, nein, das macht nichts. Weiße Bohnen oder Corned Beef? Wählen Sie, wählen Sie. Bisschen langweilig, finden Sie nicht? Ja, Gott, wir könnten ja beides, ich meine, wir könnten beides zusammen essen. Hä? Ja, warum denn nicht? Ja, sicher, also zusammen schmeckt ja beides besser, aber ehrlich gesagt, mein Geschmack ist es trotzdem nicht. Es tut mir leid, mit etwas anderem kann ich leider nicht dienen. Da drüben an der Ecke, da gibt es ein schickes italienisches Restaurant. Drüben an der Ecke, da gibt es ein schickes italienisches Restaurant. Aber das ist viel zu teuer. Och, einmal ist doch kein Mal. Was sagen Sie? Hätten Sie nicht Lust? Oh, ja, natürlich hätte ich Lust. Getrennte Kasse. Das kommt nicht in Frage. Och, entschuldigen Sie, es war mein Vorschlag und dann... Ja, ich hätte ihn gern angenommen, glauben Sie mir, aber... Aber? Ich muss an morgen denken. Ich muss mein Geld sehr genau einteilen. Ich kann mir so ausgefallene Ideen nicht leisten. Tja, also dann... Guten Appetit zu den weißen Bohnen oder zum Kornbeef und gute Nacht, mein Herr. Gute Nacht. Nein, bitte gehen Sie nicht. Was soll ich denn hier noch? Bitte. Ich bin doch ein Idiot. Ein ekelhafter Zauderer. Darum sitze ich auch hier und bin noch nicht so richtig weitergekommen. Wer nichts riskiert, gewinnt nichts. Ich will mich bessern. Ich beweise es Ihnen. Bitte gehen Sie mit mir ins Restaurant. Und nachher, da bereuen Sie es. Nein, bestimmt nicht. Ich gewinne mehr durch Sie, als ich verliere. Ach, das bilden Sie sich bloß ein. Nein, das ist mir plötzlich aufgegangen. Ich war nur vernagelt, wissen Sie. Ich war völlig vernagelt. Bitte gehen Sie doch mit. Also gut. Probieren wir es? Wunderbar. Sagen Sie mal, können wir in dem Aufzug überhaupt hingehen? Na, wieso denn nicht? Unsere Garderobe lässt doch einiges zu wünschen übrig. Wir werden bestimmt auffallen. Umso eher glauben die, dass wir was Besonderes sind. Oh, bravo! Sie haben schon was gelernt. Sie hörten »Wer die Wahl hat« von Robert Lee mit Marianne Moser und Charles Wirtz, Regie Jörg Franz, Produktion Saarländischer Rundfunk 1964. Am kommenden Sonntagabend hören Sie an dieser Stelle einen Bühnenklassiker von Kurt Götz. Ingeborg, eine glücklich verheiratete junge Frau, liebt plötzlich zwei Männer. Ihren Mann Ottokar, einen eher vergeistigten Insektenforscher, und ihren geheimnisvollen Jugendschwarm namens Peter, der plötzlich bei ihr auftaucht und sich sofort wieder in sie verliebt. Da wird sich Ingeborg wohl entscheiden müssen, aber anders als erwartet. Ingeborg am kommenden Sonntag, 18 Uhr. Unter mdrfigaro.de finden Sie auch eine Übersicht zu unseren nächsten Lesungen und Hörspielen sowie ein großes Nachhörangebot. Thank you. MDR Figaro. Abendvorschau. Mit Ulla Reichelt einen guten Sonntag wünsche ich Ihnen weiterhin. Gleich nach den Nachrichten präsentiert Ihnen Grit Schulze Chormusik aus Skandinavien. Dem Chormagazin schließt sich die MDR Figaro Classic Lounge an. Und dann kommt auch schon 20.05 Uhr Götz Alsmann zu Wort. Der Musiker, Moderator, Hochschulprofessor, Echo-Gewinner und Familienvater wird wieder erzählen, was sein alter Klavierlehrer Werner Herzblatt einmal sagte. Danach beginnt der Musikteil des ARD-Radio-Festivals mit einem Besuch beim Festival der Wallonie. Das Ensemble Psalentis, der Kammerchor Namur und das Millennium Orchestra spielen unter der Leitung von Leonardo Garcia Alarcón Werke von Charles Delfer und Jean-Baptiste Lully. Im zweiten Teil geht es zum Old Barrow Festival. Das BBC Symphony Orchestra spielt unter Leitung von Martin Brabens. Auf dem Programm stehen Jean Sibelius, die Okeaniden, Helen Grimes' Everyone Sing, Frank Bridges' The Sea, Benjamin Britten's 4C Interludes und die Passacaglia aus Peter Grimes sowie Gustav Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen, gesungen von der Mezzosopranistin Alice Cute. Nachts um 22:30 heißt es dann 22.30 Uhr. Da schauen und hören wir vor allem, wer so alles nachts um 22:30 Uhr